WDR 5. Neugier genügt. Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Und doch sind die Temperaturen noch frisch. Die Menschen auf der Insel inmitten der Neiße stört das nicht weiter. Laut Kalender ist ab sofort Frühling und die Gubner und Gubiner sind wild entschlossen, ihn zu begrüßen. So, jetzt sollte es nur noch 5 Minuten dauern. Unser Kollege aus Deutschland ist auch schon fast umgezogen. Also nur noch 3, maximal 5 Minuten und ab ins Wasser. Wir springen auf der deutschen Seite, weil es dort ein bisschen tiefer ist als auf unserer Seite. Und da sind auch weniger Steine. Eine bunte Truppe junger Leute in Neoprenanzügen mit Hüten, Perücken, Sonnenbrillen und Nikolausmützen hat sich versammelt und wartet auf das entscheidende Kommando. Hier kommt also unser Kollege aus Deutschland, der wichtigste Mensch hier schon seit vielen Jahren, der ohne Neoprenanzug ins Wasser springt. Der springt einfach rein, schwimmt ein bisschen, geht raus, als ob nichts wäre. So, und jetzt lade ich alle auf die deutsche Seite ein, weil es da losgeht. Über die Fußgängerbrücke drängen sich Schaulustige und Badefreudige ans deutsche Flussufer. Nach und nach gleiten die Kostümierten ins Wasser. Zuletzt der unerschrockene Deutsche, ausgestattet lediglich mit Badehose, Badekappe und einem stattlichen Bauch. 2 Kilometer lassen sich Deutsche und Polen gemeinsam die Neiße hinabtreiben. Ein Fluss, der eigentlich eine Grenze markiert, der vor 70 Jahren, also bei Kriegsende, vermint und der noch lange danach nur schwer passierbar war. Nicht weit entfernt von der Neiße und den Badenden sinkt Bartłomiej Barczak gemächlich auf eine Polsterbank. Der 37-Jährige ist Bürgermeister von Gubin, der Stadt am polnischen Flussufer. Die Neiße ist ihm zu dieser Jahreszeit einfach noch zu kalt, sagt der junge, hochgewachsene Mann. Dann doch lieber einen Kaffee im Schnellrestaurant. Der Fluss, so Barczak, war für ihn und seine Generation immer schon identisch mit der deutsch-polnischen Grenze. Ich und meine Bekannten, wir sind hier geboren. Für uns ist das unsere Heimat. Die Großelterngeneration aber, das sind vor allem Leute aus dem Osten. Diese sogenannten Pioniere, also die ersten Siedler hier. Die erinnern sich noch sehr gut daran, wie die Stadt langsam begann zu funktionieren, Strukturen entwickelte. Aber der jüngeren Generation, der war das kaum bewusst, dass Gubin mal deutsch war, dass hier vor dem Krieg andere Menschen gelebt haben. Diese anderen Menschen, das waren Deutsche, deren Heimatstadt Guben 1945 in 2 Hälften geteilt wurde. Links der Neiße sprach man nach wie vor Deutsch, rechts der Neiße aber plötzlich Polnisch. Aus einem Teil von Guben wurde Gubin. Die deutsche Bevölkerung floh oder wurde vertrieben. In ihre früheren Häuser zogen meist polnische Familien, deren Heimat im Krieg zerstört oder von der Sowjetunion geschluckt worden war. So lebten auf beiden Seiten des Flusses Vertriebene. Sie waren sich nah und fern zugleich, über viele Jahrzehnte. Deutschland war für mich sehr weit weg, auch weil dort in einer anderen, mir damals noch unbekannten Sprache gesprochen wurde. Von den Deutschen habe ich nur aus Geschichtsbüchern erfahren und da kamen die natürlich nicht besonders gut weg. Für uns war das eine große Unbekannte. Wer wohnt da? Was sind das für Leute? Was für ein Volk? Wir wussten einfach nur, jenseits des Flusses, da lebt eine andere Nation. Aber wer das ist, das wussten wir nicht so richtig. Barczak lächelt sein jungenhaftes Lächeln und lehnt sich zurück. Die Zeiten haben sich geändert. Er selbst hat in Frankfurt-Oder Jura studiert und überhaupt viel Zeit in Deutschland verbracht. Die Sprache kann er inzwischen auch. Als einziger Pole in der Fußballmannschaft von Lok Guben, also auf der deutschen Seite, da hätte er schließlich verstehen müssen, was der Trainer über den Rasen brüllt. Der junge Bürgermeister schmunzelt und grüßt ein paar Gäste, die am Tisch gegenüber Hamburger essen. Die meisten in der 17.000 Einwohnerstadt kennen ihn. Es ist seine 2. Amtszeit und Barczak ist gern nah an seinen Bürgern. Gubin to jest takie miasto, które jeszcze nie ma takiej długiej tradycji swojego miasta. Gubin hat als Stadt noch keine besonders große Tradition. Meiner Meinung nach werden die folgenden Generationen erst die Identität dieser Stadt aufbauen. Wir sind einfach eine mittelgroße Stadt. Nicht arm, nicht reich, aber mit dem Vorteil, dass wir einen guten Partner auf der anderen Flussseite haben. Man kann da einkaufen, Meinungen austauschen. Manche bringen ihre Kinder in den deutschen Kindergarten oder in die Schule, damit sie die Sprache lernen können. Ich finde, Gubin ist eine nette Stadt, die mehr zu bieten hat als viele Städte, die nicht an einer Grenze liegen. Ma wiele więcej do zaoferowania niż inne miasta, które tej granicy nie mają. Die Zusammenarbeit mit der deutschen Seite läuft gut, findet Bartschak. Die alte Stadt- und Hauptkirche in Gubin, 1945 schwer beschädigt, die sei ein gutes Beispiel. Nee, hier muss der Belgier ran. Das ist ja auch Wagen. Das ist ja scheiße. Hier muss der Belgier ran. Wieder. Oder Plastikplatten ran. Wenn nicht, bringe ich Plastikplatten. Das ist gefährlich. Das geht kaputt. Das ist kaputt. Wieder kaputt. Ich bringe Plastikplatten her. Ja? Die Spanplatte des kleinen Vordachs am improvisierten Eingang der Stadt- und Hauptkirche von Gubin ist dick aufgequollen. Waldemar Pawlikowski, Leiter der Städtischen Kunstgalerie von Gubin, und Joachim Kloss, Gemeinderatsmitglied im Deutschen Guben, werfen einen besorgten Blick nach oben, nesteln dann gemeinsam weiter am Vorhängeschloss herum. Bis 1945 hat Kloss mit Eltern und Großeltern hier auf der heute polnischen Seite des Flusses gewohnt. Als er 6 Jahre alt war, mussten sie dann rüber ans andere Ufer. Zu Hause fühle er sich aber hüben wie drüben, sagt Kloss. Dann schiebt sich der untersetzte ältere Herr in Karohemd und blauer Outdoorjacke die Lesebrille auf die Nase und tritt durch den schmalen Eingang ins Innere der Ruine. So, dann gehen wir mal. Die Außenwände der Kirche, rote Backsteinmauern, reichen hoch hinauf. Das Dach aber fehlt vollständig. Ganz oben ein strahlend blauer Frühlingshimmel und die Tauben, die im Gemäuer nisten. Immerhin, der Kirchturm ist mittlerweile abgesichert und soll bald wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Mit seinen kräftigen Handwerkerhänden greift Joachim Kloss nach dem Geländer und nimmt beherzt die Stufen der Metalltreppe, die in einigen Metern Höhe schließlich in den Turm führt. Ein wunderschönes Bauwerk. Nicht? Hier. Und vor allen Dingen, das ist ja nur zerbombt worden, ist trotzdem noch erstaunlich, wie viel hier noch erhalten geblieben ist. Das macht unheimlich viel her. Seine Eltern hätten hier in der Kirche Silvester 1939 geheiratet. Aber das erwähnt Kloss nur am Rande. Mehrere Millionen Euro hat der deutsch-polnische Verein bereits aufgetrieben, der sich für den Erhalt und Wiederaufbau der Stadtkirche einsetzt. Aber es gibt noch unendlich viel zu tun, seufzt Kloss. Am höchsten Punkt des Kirchturms angekommen, lässt er den Blick über Guben, Gubin, die Neiße und die sanften Hügel schweifen, die sich am Stadtrand auf polnischer Seite erheben. Und hier sieht man diese Ecke, das sind die Gubiner da hier. Und hier gibt es eine Sorte Wein, die gibt es nur hier vom Geschmack her. Also die uralte Weinsorte. Kloss wendet sich zum Gehen, blickt noch einmal ins Umland. Ja, das ist eine wunderschöne Ecke hier. Und das ist das, was ich ja Bartschak vor 8 Jahren auch gesagt habe. Dann zeige ich denen, guck dir mal, was er hier hat. Das Schöne dieser Stadt ist auf dieser Seite und macht mir wieder was draus, so wie es war. Groß, Spannung kleiner, aber aktiv. Und das ist aktiv, Farbe aktiv. Hier ist aktiv. Am Fuße des Kirchturms in der Gubiner Rathausgalerie geht gerade der Malereikurs zu Ende. Klaus Bramburger, ein älterer Herr mit Brille und grauem Vollbart, fuchtelt wild vor der Staffelei eines jüngeren Kollegen herum. Mit der Landschaft ist er so gar nicht einverstanden. Und hier kommt eine Form rund. Etwas abseits ein älterer, schlanker Herr. Kerzengerade Haltung, das leuchtend blaue Hemd akkurat gebügelt, der Knopf ganz oben am Kehlkopf drückt, so stramm sitzt der Kragen. Jerzy Czabator deutet auf ein Bild mit hügeliger Landschaft. Häufig kommen die Leute in die Gubiner Berge. Ich habe da einen Schrebergarten und bin jeden zweiten Tag da. Aber das sind einfach nicht dieselben Berge wie vor dem Krieg. Die sehen auch nicht mehr so aus. Die sind nicht bewirtschaftet, sondern überwuchert. Da gibt es keine Gebäude mehr. Bäume sind gewachsen, die hat es da vorher nie gegeben. Es gibt auch nicht mehr diese Ziergärten. 78 Jahre alt ist Chabator. Nach Gubin kam er als kleiner Junge. Gemeinsam mit seiner Mutter und den Geschwistern musste er im Dezember 1945 sein Dorf in Ostpolen verlassen. Die Rote Armee hatte seine Heimat eingenommen und der Sowjetrepublik Weißrussland zugeschlagen. Auf Pferdefuhrwerken und in Güterwaggons legte die Familie mehr als 1000 Kilometer zurück, bis sie in Gubin schließlich auf einem früheren deutschen Bauernhof eine neue Bleibe fand. Wundersame Dinge hätte es da gegeben. Da waren unheimlich viele Bücher, auch Geräte und Maschinen, die uns Rätsel aufgaben. Wir kannten uns damit überhaupt nicht aus. Zum Beispiel eine Zentrifuge für die Milchverarbeitung, eine Dreschmaschine oder Mähmaschinen. Die Ziege brauchte man nur noch für die Ecken, wo die Maschine nicht hinkam. Bei uns im Osten aber waren doch die Sichel und die Ziege für die Ernte unentbehrlich. Cierp i kosa były podstawą w żniwach. Chabator schaut auf die Uhr. Zeit zu gehen. Zu Hause erwartet ihn seine Frau. Vor der Tür lässt er den Blick am Kirchturm hochwandern. Er kennt die Gubiner Stadtkirche nur in diesem Zustand. Als er hier aus dem Zug stieg, 1945, war das Bauwerk schon eine Ruine. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt zerstört ist oder was auch immer. Wir wollten einfach nur einen Ort zum Leben finden. Dort im Osten hat man uns vertrieben und höflich gesagt, seht zu, dass ihr euch wegschert. Jetzt wollten wir hier einfach ruhig und normal leben und arbeiten. Wir wollten hier Wurzeln schlagen. Aber manche saßen noch monatelang, jahrelang auf gepackten Koffern. Viele hätten Angst gehabt, die Deutschen kommen zurück und wollen ihre Häuser wiederhaben, sagt Chabator und verabschiedet sich. Endgültig vertraglich anerkannt hat Deutschland die neue deutsch-polnische Grenze tatsächlich erst 1990. Für manche der polnischen Siedler aber spielte das ohnehin keine Rolle. Sie hat es immer in ihre eigentliche Heimat zurückgezogen und manchen ist die Rückkehr geglückt. Gut 8 Stunden dauert die Fahrt von Gubin hinunter in den Südosten von Polen. Größtenteils geht es über die nagelneue Autostrada 4, die letzten paar Kilometer dann über Schnellstraßen, die vom vielen Grenzverkehr, vor allem den LKWs, tiefe Spurrinnen haben. Die sanften Hügel der Karpaten trennen hier Polen, die Slowakei und die Ukraine. Eine ländliche und dünn besiedelte Gegend. Dass heute nur noch wenige Menschen in den Dörfern der Grenzregion leben, ist kein Zufall. Hier hat früher Rotko gewohnt, stimmt's? Genau, hier stand ein Blockhaus. Da wohnte Rotkos Mama. Gabo hieß die Familie. Hier war der Brunnen. Man sieht noch die Überreste. Da drüben dann das nächste Haus und wieder ein Brunnen. Maria Gotsch und ihr Sohn Bohdan stapfen durch die Wiese, nur ein paar Meter entfernt von ihrem Wohnhaus im 30-Seelendorf Sindranowa. Die alte Dame deutet auf eine Stelle weiter weg. Da war ein Haus. Da war eins da, wo die Obstbäume sind. Hier stand eines neben dem anderen. Na, kein Wunder bei 180 Hausnummern. Geblieben ist davon kaum etwas. Ein paar unebene Stellen in der Wiese. Hier ein niedriger Mauerrest, dort eine kleine Senke. Früher war das Grundstück der Familie Gotsch umringt von Nachbarhöfen. Heute ist ihr Haus das erste Gebäude an der einspurigen Dorfstraße. Danach folgen die Häuser der übrigen Bewohner von Sindranowa. Dazwischen immer wieder leere Flächen, ein paar alte Scheunen und alte Bäume. Als Kinder fanden wir das spannend. Wir sind hier rumgestreunt, haben hier gegraben und sind in den Kellern versteckt. Aber das ist lange her. Der hochgewachsene junge Mann lächelt. Dort drüben, da stand mal das Haus von Fedosch, sagt Bohdan und nickt in eine andere Richtung der Wiese. Heute wohnt er in der Nähe von Legnica in Westpolen. Aber vor ein paar Jahren hat er hier in Sindranowa ein neues Haus gebaut. Da steht jetzt zu verkaufen dran. Das zweite Haus gleich hinter der Kirche. Naja, er wollte immer schon hier in sein Heimatdorf zurückkehren. Aber leider ist sein Sohn schlimm erkrankt. Deswegen muss er eben dort bleiben. Die Familie von Fedosch wurde ebenso wie die meisten anderen Dorfbewohner infolge des Zweiten Weltkriegs aus Sindranowa vertrieben. Der Grund, sie waren Lempken, Angehörige einer kleinen Minderheit, eines Bergvolks mit eigener Sprache und eigener Kultur. Das kommunistische Nachkriegspolen aber betrachtete die Lempken als Ukrainer und Verräter. Im Südosten von Polen wüteten in den 1940er Jahren nämlich nicht nur die großen Armeen, also Wehrmacht und Rote Armee. Parallel dazu fand in der Gegend ein Bürgerkrieg zwischen Polen und einer ukrainischen Partisanengruppe, der sogenannten UPA, statt. Darunter zu leiden hatte vor allem die zivile Bevölkerung in der Grenzregion. Sie wurde Opfer von Massakern, Plünderung und schließlich Deportation. Denn das kommunistische Nachkriegsregime in Polen beschloss, die ortsansässigen Lempken, die man für illoyal hielt, auszusiedeln. Ins Nachbarland Ukraine oder aber in den Westen, also in die ehemals deutschen Gebiete. In ihrer großen Küche setzt Maria Gottsch Wasser auf, stellt Brot, Wurst und eingelegten Hering auf den Tisch. Ihr Mann Theodor lässt sich auf die Eckbank sinken. Er ist 86 Jahre alt und das Gehen fällt ihm schwer. Mitte der 50er Jahre ist er hierher in sein Heimatdorf Sindranowa zurückgekehrt. Auch er war mit seiner Familie 1945 in ehemals deutsches Gebiet umgesiedelt worden. Doch in der Fremde hätten die früheren Dorfbewohner untereinander engen Kontakt gehalten. Das Zusammenleben mit den Polen aus anderen Landesteilen sei nicht einfach gewesen, erinnert sich auch Maria. Man hat die Seinen gesucht, auch weil man die anderen vor uns gewarnt hat, dass wir Ukrainer wären und so. Die Leute haben vor uns Angst gehabt. Wir hatten wiederum vor ihnen Angst. Später hat sich das dann gelegt. Da wusste man dann, dass wir fleißige, ordentliche Menschen sind. Na, aber der Anfang war wirklich schwer. Ich erinnere mich noch, wie einer an unserem Fenster vorbeiging und uns Ukrainer schimpfte. Dabei war er selbst aus Ostpolen. Ja, pamiętam, jak pod oknami nam chodził i nas ukraińcował, ale sam był z Lubelskiego prawdziwym Ukraińcem. Theodor Gottsch schüttelt den Kopf. Was man mit den Deutschen gemacht hat, als man sie aussiedelte, also das war eine Strafe, weil die Deutschen unser Land und die UdSSR überfallen und besetzt haben. Dafür hat man sich gerächt und die Deutschen sind dafür durch die Hölle gegangen. Wir wissen das. Aber dann hat uns hier in Sindranowa diese Hölle erwischt. Dabei hatten wir uns doch nichts zu Schulden kommen lassen. Und im Grunde dauert das immer noch an, denn sie erstatten nicht zurück, weder Wald noch Felder. Und die Leute können nicht zurück, denn wohin sollten sie denn zurückkehren? Maria Gottsch hat sich zu ihrem Mann auf die Eckbank gesetzt, legt ihre Hand auf seine. Auch Maria ist eine Rückkehrerin. Im Westen hätte sie sich nie richtig daheim gefühlt. Die Menschen haben sich sehr nach ihrer Heimat gesehnt. Dort haben sie immer von Zuhause gesprochen. Für meinen Vater galt, der Himmel, der war nur zu Hause schön, dort nicht. Das Wasser, das war nur daheim gut, hier nicht. Die Pilze haben nur da gut gerochen, nicht hier. Ich erinnere mich noch, da im Westen hat niemand etwas gebaut oder renoviert, denn das gehörte ja nicht uns. Hier kommen ja sowieso wieder die Deutschen, hat man gesagt. Aber wenn man da heutzutage hinfährt, da ist so viel gebaut worden. Die Leute haben sich da inzwischen verwurzelt. Anders Maria und Theodor Gottsch. Viele ihrer Vorfahren, Eltern und Großeltern haben hier auf dem kleinen Friedhof von Sindranowa ihr Grab. Gleich daneben ist noch ein Platz frei, sagt Theodor, lächelt und stimmt eines der Lieder an, die sie früher hier in der Gegend immer gesungen haben. Da, So, jetzt reicht's. Ach, das geht einfach nicht mehr. Früher mal, aber jetzt? Na, weil du nicht mehr singst. Ich bin eben ein alter Opa, was soll ich da singen? Ein alter Opa soll sterben, nicht singen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.